Schleiensicht. Irrfahrt im Meer der Zweifel, Wahrheit zersplittert. Schlusswort ein Leuchtfeuer, Wahrbrücke zur Vernunft, Klarheit erhält uns. Überzeugung führen zum Frieden. Narrenschiff wandelt sich, leuchtend im Meer der Lügen, Symbol der Hoffnung. See you.